Geh doch mal einkaufen, haben sie gesagt. Durch die Shops und Läden stöbern. Einkaufen? Denn man hat nur selten im Jahr Kohle. Ein ganzer Tag in den Arkaden, haben sie gesagt. Nicht nur mit den Augen gucken, auch mal dran fassen. Einkaufen? Denn man hat nur selten im Jahr Kohle. Fahr nach Randos A. Ich fahr mit dem Trixbus nach Randos A. Vielleicht hab ich bei meinem Einkauf Glück. Kollege Fink, der war auch schon da und kam im orangenen Anzug zurück. Mit Randower Reisen zu kleinen Preisen hab ich mir diesen Traum erfüllt. In Randos Arkaden kriegst du mehr orange Anzüge, gibt's da im Parterre. Wenn der kleine Hunger kommt, erster Stock. Heute im Kochstudio Rosenkohl zum Selbsterwärmen. Für mehr Rollatur für Senioren. In der Arkadenapotheke nur heute Benzodiazepine zum halben Preis. Zweiter Stock. Fahr nach Randos A. Für mehr Rollatur für Senioren. Fahr nach Randos A. Lust auf Sport? Hinauf zur Dachterrasse. Free Falling, das garantiert einmaliges Erlebnis. Mit Randower Reisen zu kleinen Preisen hab ich mir diesen Traum erfüllt. In Randos Arkaden kriegst du mehr. Und Radiokonserven gibt's unter dem Parterre. Fahr nach Randos A. Parapluie und Umbrellas in Rot-Weiß, zweites Untergeschoss links mit dem Aufzug in den Haif. Tunnel und Gänge unterm Parterre. Wir hören das Wort für Senioren. Das Kellerstudio liegt unterm Parterre. Unterm Parterre. Ganz tief unten. Und wer ist eigentlich dieser Fink? Fahr nach Randos A. Fahr nach Randos. Herzlich willkommen hier im unterm Parterre-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 214, mein Name ist Andreas, ich hatte mutmaßlich einen seltsamen Traum und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Schön, dass ihr wieder dabei seid, obwohl die letzte Konserve mutmaßlich schwerer verdaulich war als üblich. Allerdings ist seichte Unterhaltung auch nicht gleichbedeutend mit leichter Unterhaltung. Nichtsdestotrotz komme ich nochmal aufs Aufräumen zurück. Das ist ja generell so ein Thema, was mich verfolgt. Das Kellerstudio ist räumlich arg begrenzt, aber zu allem Überfluss noch voll mit Akten und Büchern, weil es vor Jahren auch als Büro diente. Theoretisch tut es das immer noch, aber ehrlicherweise... wüsste ich nicht, wo genau ich einen Ordner hinlegen sollte. Ich habe sogar seinerzeit schon das 5-oktavige MIDI-Keyboard ausgelagert und gegen ein 3-oktaviges ersetzt, um etwas mehr Platz zu haben, den ich dann für einen kleinen Synthesizer und ein Audio-Interface verwendete, womit unterm Strich noch weniger Freiraum zur Verfügung steht. Ganz zufrieden war ich mit dieser Lösung aber nicht, denn 3 Oktaven sind zwar zum einhändigen Einspielen von Noten ganz nett, aber ansonsten dürftig, zumal gegenüber den größeren Keyboard-Geschwistern die Fader fehlen. Neulich hörte ich in einem Podcast ein Review der neuesten Version des Keyboards. Es hat sich funktionell einiges getan und ich war angefixt. Das würde sich allerdings nur lohnen, wenn ich mindestens die vieroktavige Variante kaufen würde, allein schon wegen des Fader Gates. Mit der fehlenden fünften Oktave käme ich ja klar oder müsste aufstehen und das ganz alte Keyboard verwenden. Dennoch blieb die Platzproblematik zwar ein Luxusproblem für wahr, aber dennoch kaufentscheidend. Wenn ich Daumen und kleinen Finger auf Oktavbreite spreize und neben das vorhandene Keyboard halte, sollte es passen, aber nur eben so. Ich wollte Gewissheit. Deshalb habe ich zunächst die Bedienungsanleitung heruntergeladen, die Abmaße gecheckt, im Anschluss einen Gliedermaßstab bemüht und gemessen. Stellt sich raus, wenn ich den Zettelblock entfernte, könnte ich noch einen Stift daneben legen. Die Frage des Zettelblocks kläre ich dann, wenn es soweit ist, denn die derzeitige Lieferzeit beträgt 2 bis 4 Wochen. Bis dahin heißt es aufräumen und Tee trinken. Oder was essen. Denn wenn was ist, ne? Ist ja auch was. Das ist die Sache mit dem Sein. Weil wenn was ist, ist ja was. Und dann ist ja auch was. Also, weil dann ist ja was. Ne? Also ist dann ja was. Wenn, also dann, was ist, also... Boah, Leute, ich habe hier einen Topf. Ein Topf auf dem Herd. Das ist der Knaller. So lecker, glaubt man kaum. Alleine, wenn ihr das schon mal hört, ich nehme mal den Topf runter. Ja, es ist leicht kugelig. Es ist gemüsig. Es ist super. Ich habe mir hier direkt eine Gabel hingelegt. Ich mache das noch ein bisschen warm, weil es ist eigentlich von gestern. Und ja, ich kann es kaum noch abwarten. Ja, und weil dem so ist, mache ich jetzt sogar ein kleines Video. Das ist super. Geht schon los. Ja, so, Video läuft. Topf mal ein bisschen runterdrehen, sonst brennt mir das nachher noch an. Ihr glaubt es kaum, es ist Trommelwirbel. Ja, es ist Rosenkohl. Der ist so lecker. So unfassbar lecker. Unfassbar lecker, ihr glaubt es kaum. So direkt mit der Gabel aus dem Topf. So muss das sein. Also spitzenmäßig. Geht nichts über Rosenkohl, auch alten. Oder kalten. Immer rein. Rosenkohl. So lecker. Ja. Das ist top. Also, ich kann ja nicht verstehen, wieso Leute Rosenkohl nicht mögen. Weil Rosenkohl ist einfach nur toll. Das ist mit das beste Gemüse, finde ich. Ja, fast. Also, gibt auch noch andere, die auch lecker sind, aber Rosenkohl, Also, ich liebe das. Ess das jetzt so weg. Tolle ist ja. Also, die Vermilch, die mag das ja nicht, ne? Verstehe überhaupt nicht warum. Und ab und zu, die nette ältere Dame von nebenan, die macht sich sowas. Und dann hat sie meistens was übrig. Das kriege ich dann. Und so? Ja. Und so komme ich dann zu diesem Rosenkohl. Oh. Ja. Von den kleinen hier passen sogar manchmal 2 auf eine Gabel. Das ist ganz toll. Deswegen, ich esse das jetzt noch in Ruhe auf. Ich schalte derweil mal ab. Ich müsste nicht dabei sein, wenn ich hier den ganzen Topf aufesse, aber ja. Ich denke, wenn es ein Alleinstellungs- Merkmal für diesen Podcast gibt, Radio KAD, dann ist es die Liebe für Rosenkohl und Live-Verkostungen. Boah, das Muskatnuss. Mmh. Muskatnuss auf dem Rosenkohl. Oh. Hm. In diesem Sinne, für mehr Rosenkohl im Podcast, ne? Konservenradio Dosenhausen, wisst ihr Bescheid. Hm. Den Rosenkohl gab's übrigens am Mittwoch der vorletzten Woche. Ich erinnere mich nur vage und bruchstückhaft. Da war dieser Beigeschmack. Muskatnuss und etwas anderes. Ich kann's nicht genau beschreiben, aber voll lecker. Am darauffolgenden Samstag räumte ich den Keller auf und am Sonntag ging's raus zum Schrittieren. Diesmal ohne Lavalieren, dafür mit der Holden. Wir wählten die Standardstrecke, die wir im Originalverlauf lange nicht mehr so gelaufen sind. Im Sommer und Herbst mieden wir den Bergpfad wegen der Vegetation und der Zecken und ab Herbst kam die körpereingeschränkte Zeit mit Bronchitis und Rhepitis. Die älteren Hörenden erinnern sich. Erinnert ihr euch auch noch an die Kifferhütte auf der Kuppe? Die, wo seinerzeit die Birke draufgefallen war, deren Mülleimer irgendwann verschwand und deren Umgebung später abgeholzt und eingezäunt wurde? Wie oft postete ich Fotos dieser Schutzhütte über die Zeit? Wie oft kam sie beim Lavalieren, beim Schrittieren vor? Doch als wir sie am Sonntag erreichten, war sie weg. Der Boden schwarz, verkohlte Holzstückchen, ein geschmolzener Flaschenrest, verzogene Schraubwinkel an den Punktfundamenten und Flatterband der Feuerwehr zeugten von ihrem Ende. Waren es die Kiffer? Gab's eine Kerzenparty oder ein winterliches Lagerfeuer? Lief das Wintergrillen aus dem Ruder oder hat jemand das Ding gar volltrunken mit einer Feuerwerksbatterie abgefackelt? Wir ergingen uns in wildesten Spekulationen. Am nächsten Tag fragte ich einen meiner freiwillig feuerwehrenden Arbeitskollegen. Stellte sich raus, die Hütte brannte schon im August letzten Jahres und dies lichterloh, weil die Feuerwehr nicht bis zum Brandort kam. Der nicht zu befahrene Pfad auf der einen, der Steilhang auf der anderen Seite, dazu die Kurve und Vegetation auf der Kuppe, man hatte keine andere Wahl, als das Teil kontrolliert abbrennen zu lassen. Glücklicherweise stand sie aufgrund der umliegenden Rodung quasi frei, wenngleich das Unter- und Totholz bei Funkenflug noch ein gewisses Brandrisiko barg. Aber es erstaunte doch, wie schnell die Zeit vergeht. Es war über ein halbes Jahr her, dass wir dort oben waren. Apropos, wie die Zeit vergeht. Nach ewiger Kindheit mit endloser Schul- und gegebenenfalls Studienzeit beginnt mutmaßlich das Erwerbsleben und ab diesem Moment tickt die Uhr schneller. Man streift die 40, beschleunigt zur 50, erreicht ungebremst die 60, legt einen Endspurt zur Rente ein und ist plötzlich und unerwartet alt, sofern einen keine unvorhergesehenen Gebrechen ereilen. Wenn dann im Alter graziles Gleiten mühsamem Schreiten weicht, die Trittsicherheit nachlässt und jede Stütze gerade recht kommt, um Gleichgewichtsverlust und einem möglichen Fall vorzubeugen, wenn einem so viel Altern widerfährt, das ist schon einen Gehstock wert. Deshalb an dieser Stelle: How to buy a walking stick fast. Und nein, aus der Lebensmitte übrig gebliebenes Stöcklerzubehör, sprich Nordic Walking Stöcke, sind an dieser Stelle erfahrungsgemäß ungeeignet. Um der älteren Dame von nebenan Bewegung mit der nötigen Sicherheit zu ermöglichen, war der zügige Erwerb eines anständigen Gehstocks nebst Zubehörs angeraten. Extreme-Sessel-Leaging oder Couching erschien nämlich im Hinblick auf Kreislauf und Atmung als keine gute Option, denn wenn der Körper vergisst, was Aufstehen ist, wird jeder Versuch früher oder später mit spontaner Schöpfung quittiert. Das ist wie, wenn du ab 40 nur noch SUV fährst und dich dann mit 60 fragst, wie der 80-jährige Porsche-Fahrer so locker flockig aus seinem Sportsitz kommt. Verblüffende Antwort: Der hat die dazu notwendige Muskulatur nicht nur noch nicht abgebaut, sondern diese auch 3R trainiert. 3R, kennst du, ne? Kennst du? Rein, raus, regelmäßig. Glücklicherweise befindet sich im Dorf ein Geschäft für Sanitätsprodukte und Orthopädietechnik. Dort fand ich mich mit der älteren Dame an einem Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein, wobei ich letztere zunächst noch im Auto sitzen ließ, denn ich wollte erst wissen, ob sich das Aussteigen für sie überhaupt lohnen könnte. Stellte sich raus, ja, da war einiges vorrätig. Flugs holte ich die Seniorin am Auto ab und wenige Schritte später fanden wir uns in einem Raum mit Sessel wieder. In dem nahm sie dann erstmal Platz, bevor ihr aus einem Ständer formschöner Gehstöcke diverse Modelle präsentiert wurden. Der passende Stock war schnell gefunden und durch die freundliche Fachmitarbeiterin auf sie eingestellt. Fehlte nur noch das geeignete Zubehör. Was? Zubehör zum Gehstock? Den Anti-Rutschnubbel unten oder was? Oder eine Handschlaufe? Nein, weit gefehlt, denn das ist alles serienmäßig dran, aber was ist mit Sitz für etwaige Pausen, einem Taschenhalter und einem Aufbewahrungsclip? Am Gehstock? Ja klar, das nennt sich Rollator und so ein Teil haben wir uns angeschaut. Leicht zusammen oder ausklappbar für den Kofferraum oder für hinter den Sitz. Alurahmen, 6,5 Kilo, Körperlängen einstellbar mit Hinterradbremsen, Glocke und Gehstockclip. Selbstverständlich gibt es für dieses ehemals Testsieger-Markengerät Ersatzteile. Und wenn was ist, kriegt man's vor Ort direkt rundum sorglos gefixt. Frau übrigens auch. Die ganze Aktion mit Einstellen, Rollieren, Bremsen, Setzen, Aufstehen, Zu- und Aufklappen dauerte keine 15 Minuten. Nun, um bei der Wahrheit zu bleiben, ging's vordringlich um den Rollator. Den Gehstock haben wir danach ausgesucht. Dramaturgisch kam das so allerdings besser. Ebenso wie der Titel, denn How to buy a Rollator fast hätte den Schluss ja vorweggenommen. Für mehr Rollatoren für Senioren! Jetzt muss ich den nur noch mit einem Ortungstag pimpen. In Absprache mit der älteren Dame selbstverständlich für den Fall einer etwaigen Entwendung. Den des Rollators, nicht den der Dame. Oder falls jemand das besser erhaltene rundrum sorglos Ortsmodell derselben Farbe nimmt. Rein versehentlich, selbstverständlich, wenn davon zufällig 10 vor der Hausarztpraxis in einer Reihe stehen. Womit wir beim nächsten Problem wären. Ortungstags gibt es meines Wissens 3 Varianten. Einen für Apple-Geräte, einen für Samsung-Geräte und einen für Android. Ersterer hat super gute Ortungschancen, weil die Apfelaner zur Teilnahme an der Orterei gezwungen werden und so eine breite Ortungsbasis zur Verfügung steht, was aber nichts nützt, wenn der Ortende ein Android-Gerät hat. Für Letzteren böte sich der Android-Tag an. Den könnte sowohl die Apfelfraktion als auch die Android-Fraktion orten, dies leider aber erst sinnvoll, sobald Google den Ultra-Breitband-Support anschaltet, was derzeit wohl noch nicht der Fall ist. Zudem müssten sich ausreichend Android-Nutzende freiwillig dazu entscheiden, am Ortungsdienst teilzunehmen, wozu man die entsprechende App gegebenenfalls erst runterladen, installieren und aktivieren muss. Wozu, wenn nicht benötigt. Ansonsten ortet man das Ding zwar überaus exakt, dafür nur selbst mit Bluetooth in unmittelbarer Nähe, was im Falle eines Rollators wegen seiner Unübersehbarkeit nicht wirklich Sinn macht, sofern ich das thematisch korrekt verstanden habe. Irrtümer sind da nicht ausgeschlossen. Schweren Herzens habe ich die Obstvariante gewählt, obstgleich ich kein passendes Gerät dafür habe, dafür ein passendes Familienmitglied mit entsprechendem Equipment und das wiederum auf der Notfallkurzwahl. Jetzt überlege ich noch der älteren Dame einen GPS-Tracker mit Notfalltaste zur Verfügung zu stellen. Der harmoniert quasi mit jedem Endgerät, dies unabhängig von der Gehhilfe und sie könnte im Notfall per Tastendruck eine vorprogrammierte Nummer anwählen. Oder wir den Tracker. Dann könnte man miteinander sprechen und gegebenenfalls entscheiden, ob man selbst hinfährt oder direkt den Notarzt schickt. Oder das SWAT-Team, falls jemand den Rollator geraubt hat. Blöd nur, dass davon einiges auf dem Markt ist. Oftmals sind SIM-Karten fest verbaut. Viele Geräte sind teuer und haben Abo-Modelle. Es gibt auch mindestens eine Prepaid-Variante und für manche ist eine x-beliebige Prepaid-Karte nutzbar. Während meiner Recherche schien ich mich im Dschungel der Unzuverlässigkeiten zu bewegen. Vielfach wird von Ortungsschwierigkeiten berichtet. Bei anderen funktionierte die Notfalltaste nicht, Benachrichtigungen wurden nicht zugestellt oder die Benachrichtigungskette endete aus anderen Gründen verfrüht. Bewertungsportale stützen sich meist auf Kundenbewertungen, Kundenbewertungen erscheinen nicht repräsentativ und jetzt weiß ich auch nicht. Holgi berichtete mal drüber, weshalb ich überhaupt drauf kam, aber just das Modell, was ihm und mir am attraktivsten erschien, hat teils vernichtende Nutzerkritiken. Und letzten Endes nützte das alles nichts, würde die Seniorin das Teil im Lader vergessen. Aber irgendwas ist ja immer. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 214 vom 30.01.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Und falls jemand Tipps für einen funktionierenden GPS-Tracker für Senioren hat, also mit Selbsterfahrung und nicht irgendwie nur mal was drüber gelesen, der richtig gut ist, dann schreibt mir bitte. Das wäre echt klasse. Für mehr Rollatoren für Senioren! Für mehr Rollatoren für Senioren! Einkaufen, denn man hat nur selten in die Akkule. Für mehr Rollatoren für Senioren!